0137 21 20 100. Aufgepasst, die Stücke sind immer noch ganz kurz. 1, 2, 3. Dagegen noch schwer mal eine CD dagegen, dass ihr die 500 Reden nicht rausbekommt. Wer also jetzt gewinnt, bekommt 2. Ja! 2-1, 2-0, 100. Unser Gewinnspiel. Ballermann Spezial. Al, was sagst du zum Gewinnspiel? Das ist das tollste Spiel, das je erfunden wurde. Den Traum, das Spiel zu erfinden, das jedermann genießen kann, egal ob er außer Form oder besoffen ist. Was bei dir wieder zutrifft, ne? Hier geht's nämlich ins Wochenende. Hier ist Welle Wahnsinn, hier ist Welle Wahnsinn, das klingt sogar das 0137 21 20 100. Anrufen! Zwei CDs! Okay, dann mal anschneiden und die Lauscher auf Sendeempfang stellen. So why is it got to be so damn... Now we come to the payoff, the payoff. Du bist... Da bin ich jetzt gespannt. Ich halte eine CD dagegen, dass ihr es nicht rausbekommt nach Schwerner. Spitze! Was ist das für ein Sender? Drehen Sie einmal, aber richtig. Hallo Seffer. Hallo Seffer. Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Panther gehen, Chef. Hallo Seffer, Seffer, hallo, hallo Seffer, Seffer, Seffer. Hallo Seffer, Seffer, allen Paletti. Hallo Seffer, Seffer, hallo, hallo Seffer, Seffer, Seffer. Hallo Seffer, Seffer, allen Paletti. Hallo Chef, allen Paletti. So, ich habe jetzt dran den Michael Kraus. Ich habe ihn nicht vorab gefragt. Ich will es live wissen aus Emmendingen. Michael? Ja, hallo Charlie. Ich brauche jetzt von dir bitte 5 in der Bremen. Ja, erstmal Gottlieb Wendehals. 1. Heino. 2. Jürgen von der Lippe. 3. H.P. Kerkeling. 4. Mike Krüger. 5. Jetzt habe ich wieder falsch gesetzt. 2 CDs für dich, bleib dran! Super! Und gewonnen! Recht zum Volltreffer! Tell me what the party started, right? Eine Aktion jetzt, ha? Das war richtig Ballermann-Spezial. Und dass ihr das rausbekommen habt, der Michael aus Emmendingen bekommt ja jetzt dafür 2 CDs. Ich habe nämlich eine dagegen gehalten. Er behauptet, er hätte es auch rausbekommen. Das glaube ich nie. Ich verkaufe ja auch Damenschuhe. Ja, deswegen. 0 Uhr und genau 32 Minuten. Alle, die sich noch zugeschaltet haben. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's ins Wochenende. Genau. Seamus Boone, die neue. Naja, lassen wir uns überraschen. Nun geht's los, Freunde. Genau, denn hier spielt die Musik und du machst dein Spiel. Ich setz wieder eine CD dagegen, dass ich es nicht rauskriege. Ja. Es ist soweit, Ladies and Gentlemen. Es wird heute keine Verlierer geben. Doch, hoffentlich. Und schon geht's wieder ab. Jetzt geht's in die Endrunde bei uns im Gewinnspiel 0:52. 0137 2120 100. Das wird sich gleich herausstellen. Zusammenschnitt, ha? Da werden wir mal sehen. Also wie gesagt, ihr habt zwei CDs ausgelobt. Das heißt, wer es mir sagen kann, bekommt eine dazu. Ich grüße jetzt die Christine aus Karlsruhe. Ja, hallo Charlie. Christine, bist du auch noch so eine richtige Nachtschwärmerin? Ja, schon. Hörst dich ganz wach an, das ist super. So, lass mal hören. Madonna. Eins. Faithless. Zwei. Spice Girls. Drei. No Mercy. Vier. Toni Braxton. Fünf, das ist fies. Jawohl, danke. Eine CD abholen beim Rekord Express in Karlsruhe, Gotha Haus. Tschüss! Danke fürs Mitmachen. Hey. I like to make this crew sincere, but some muscles in the house within a funk to real. Also die Christine bekommt zwei CDs, eine vom Record Express und eine lege ich dazu noch, ganz klar. Can we take it to the max? Thank you. gleich wieder volle Stunde, Nachtschwärmer, nachher bin ich gleich wieder da. Was ist wieder los? Das ist wieder mal klasse. Ja, du hast hier Schuhe dabei und du glaubst, dass ich es glaube. Das sind keine richtigen Schuhe. Ich fange mit jedem Streit an, der mir sagt, dass das keine echten Damenschuhe sind. Nein, das sind keine. Solche Nachrichtensendung mit Ihrem Moderator. Max, das ist der liebe, gute Max. Maximal überwältigend. Das Wetter von hier in der Nacht. Zeitweise Regen, vereinzelt Gewitter im Hochschwarzwald als Schnee. Tiefst. Jerry Boone Streaming Nachtschwärmer. Wir haben 1 Uhr und sehen jetzt gleich. So, in dieser Stunde haben wir wieder ein Gewinnspiel. Beim Schuhverkäufer geht es in die Endrunde, ganz klar. Was werden wir da hören? Oh, Al, es ist höchste Zeit für eine eheliche Heimsuche. Eine ewige Heimsuchung. Nein. Da ist Al nicht dabei, oder? Ja, ständig. Kommt sie mir, Al. Ich bin hungrig, Al. Ich bin geil. Warum sagt nicht mal jemand zu mir, Al, wach auf. Ich bin Cindy Crawford. Ich bin hungrig und geil. Nein, Al. Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Somebody else is holding. They tell me that they're ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? Jetzt werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten, starten! Terra, unser Gewinnspiel. Oh, das Spiel trinkt voraus. Ja. Vielleicht gewinnen wir jetzt mal, Charlie. Natürlich. Klar, Charlie. Yeah!

y'all niggas and smack y'all like you see stars. You play corners and the shit. Check it out. You can catch me on top now. Playing the club, throwing a shot down, trying to stay above ground. Another round, breaking day in the club, surrounded by my own thoughts. Playing the cut, reminiscing on days I ain't have a pot to piss in. No watches to glisten, no V's with high systems. Missing my homies that pass right in front of my eyes due to the fast life. You told wonderful lies on how we would live forever. Time proof is wrong. Had to get our shit together and move it along. Had dreams of being big niggas, jig niggas, driving the hottest cars, moving out with our moms and all. Ein Knaller kommt noch, dann möchte ich es wissen nach Schwimmer. 1.27 Uhr. Ich habe gerade die Nadine aus Rheinfeld in der Leitung gehabt, die ist mir rausgefallen. Bitte nochmal probieren, Nadine! Bitte. Ich würde sagen, ich lasse gelten für die Nadine. Sie ist mir rausgefallen, Nadine Gersbacher aus Rheinfelden. Nadine, du kriegst die CD zur Geschichte, ja? Let me hear the DJ. Let me hear the DJ. The DJ. Immer noch über dem Regenbogen. Aber er hat ein Herz aus Gold. Oh, es ist auch sein Kopf, der mir Sorgen macht. Hallo, Nachtschwärmer. Let yourself go with the original sound of Squirty Dance number 13. Stiamo cominciando DJ Time, la musica. Facciamo i nostri prossimi di DJ Time, пожалуйста. Mi tocca DJ Time. Come, di fantastische Band di DJ Time herein. Questo è il momento che stavamo aspettando. DJ Time, da te. Ins Wochenende mit Radio Regenbogen und Charlie 2000. We'll be right back. reality. Fucking trip on ecstasy. Im Internet. Auf unseren Seiten erfahren Sie alles über Moderatoren, Programm und Veranstaltungen von Radio Regenbogen. Mit Real Audio sind wir sogar rund um den Globus zu hören. Na, neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns doch im Internet. Die Adresse lautet http://www.radio-regenbogen.de. Wir heben ab ins Turbo Mega starke Wochenende. Wir brauchen Ihre Hilfe. Machen Sie mit beim Gewinnspiel. Nachschauer, ich habe nochmal breitschlagen lassen. Wir machen zu guter Letzt noch ein Gewinnspiel. Und nochmal Ballermann Spezial. Und ich leg wieder eine CD drauf. Wer es weiß. Genau. Das ist Ihre letzte Chance heute. Jawohl. Jawohl. Jawohl. Fünf in der Reden werden gesucht. Ballermann Spezial. 1:44 Uhr. Kann es losgehen? Red Alert, Red Alert. We have been ordered to a mission. Within the next hour, we will transmit a non-stop audio presentation. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier. Eins

Ja, Ballermann partymäßig ins Wochenende, Nachtschwärmer. Das ist unser Gewinnspiel. Ich habe mit einer CD dagegen gewettet, dass ihr die 5 und 3 nicht zusammenbekommt. Hier in diesem Zusammenschnitt. Wollen wir mal hören, ne? 0137 21 20 100. Anrufen. Aber es kommen noch 3-4 Songs. Ja. Anrufen. Aber es kommen noch 3-4 Songs. Ja. Frau schaut aufs Bett. Im Kühlschrank wartet eine Flasche Schaumwein-Kabinett. Prinzessin Nebadia Tropical. Waren Sie schon mal in Schwäbisch Hall? Wir lieben uns von hinten und im Fernsehen kommt der Clinton. Diese Stadt ist wirklich international. Prinzessin Nebadia Tropical. Waren Sie schon mal in Schwäbisch Hall? Ich hab ein Reihenhäuschen dort mit Einbauschrank und Bett. Im Kühlschrank wartet eine Flasche Schaumwein-Kabinett. Prinzessin Nebadia Tropical. Waren Sie schon mal in Schwäbisch Hall? Wir lieben uns von hinten und im Fernsehen kommt der Clinton. Diese Stadt ist wirklich international. Prinzessin Nebadia Tropical. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko. So, nach der Nacht. Das war's, Ryan. Das war stark. Jens! Yeah. Ein echter Ohrwurm. Jetzt bin ich in der Pfalz gelandet, ja? Hallo, wen habe ich bitte? Ja, einen schönen guten Abend. Hier ist Buchhalf von der Pfalz in Ramsen. Jawohl, und wir brauchen jetzt 5 in der Breden, bitte. 5 in der Breden. Das eine Trio. Trio. Klaus und Klaus. Klaus und Klaus. Toni Marshall. Ja. Jürgen Markus. Ja, nee, Jürgen Markus war nicht dabei. Kannst du mal verbessern? Zielertaler Schützenjäger. Auch nicht. Auch nicht. Dann tut mir leid, danke. Tschüss. Ja. Jetzt wird's eng für mich. Norman, woher bitte? Woher ist der Norman? Aus Evertingen. Bitte schön, Norman. 5 in der Breden brauche ich. Das wäre einmal dann die Doven. Genau. Das Trio. Ja. Toni Marshall. Ja. Klaus und Klaus. Yo. Und die Doven. Ne, die Doven habe ich schon. Ne? Schnell. Welche war das? Was haben wir noch? Howard Carpendale. Ja, lass mal gelten mit Alex. Zwei CDs! Super! Super! Lama. So, Nachtschöner. Wir haben 1.58 Uhr, das war's dann eigentlich schon. Der volle Antrieb ins Wochenende. Mit eurem Charlie 2000, immer freitags hier. Da ist noch immer noch ein anderer dabei. Wie sieht's aus? Ich warte jetzt schon seit Stunden und höre mir das Gedudel an, das ihr auf die Menschheit loslasst. Ja, was anders konnte ich von dem natürlich wieder nicht erwarten. Wir verabschieden uns jetzt hier. Nur wenn es wirklich ein Abschied ist. Es wird einer sein, verlass dich drauf. Alle noch ein schönes Wochenende. Heute Abend ist Charlie 2000 in der Diskothek am Moon von 21 bis morgen früh um 5. Yo! Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Das Wetter von hier in der Nacht, zeitweise Regen, vereinzelt Gewittertemperaturen plus 5 bis minus 1 Grad. Am Tage dann wolkig mit Schauer, im Bergland auch als Schnee. Höchsttemperaturen am Rhein 9 bis 13, im Schwarzwald um die 7 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Sonntag wird es allmählich freundlicher, am Montag soll es sogar etwas wärmer werden. Tschüss. Radio Regenbogen 102,8 Nachrichten.